3, 2, 1, 0. Gert Schwitters Poem an Anna Plumba. Anna belle flée, moi. Belle femme, la poussière, belle sept points sensibles, moi. À la rémoire, moi. Moi, à où? Où, à moi? Moi, là où? Où, là, moi? Moi-même, à où, même? Nous même ensemble, collé, collé. Oh, tu, geliebte meines Lieben und es waren für Xena. Ich liebe dir. Du, deines, du, dir. Ich, du, mir. Je tombe pas, les filles. Das gehört beiläufig. Wer bist du? Ungezähltes Frauenzimmer. Du wirst. Ich wollte sagen. Ich träufele deinen Namen. Dein Name tropft wie weißes Regen. Weil du bist Ananas als Unschuld. Du herrlichst ihn. Merci beaucoup. Vive Anne Blumet.